Werte Mitkommilitonen, Sie haben es jetzt geschafft, einen eigenen Podcast zu erstellen. Wir beglückwünschen Sie dazu. Als nächstes werden Sie Ihr neu gewonnenes Wissen am ARCS-Modell erproben.